Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 92. Mit Kid Ory, Laverne Baker, Wilbur de Paris, Ray McKinley, The Shirelles, The Cookies, The Adlibs, The Detroit Spinners, Thin Lizzy, Miles Davis. Framats musikalisches Fundbüro startet diese Folge mit Rock'n'Roll und Rockabilly aus den Jahren 1955 bis 57. Ronnie Self, Ain't I'm a Dog, danach The Slim Rhodes Band mit dem Sänger Sandy Brooks, Do What I Do, 1956 auf Sun Records erschienen, gefolgt von 30 Days, Chuck Berrys zweiter Session für Chess Records und das Quartett von an Liedern vervollständigt Don Woody, der eigentlich Schlagzeuger und Komiker war und dessen 50er Jahre Aufnahmen erst 20 bis 25 Jahre später nach ihrer Entstehung Beachtung fanden. Ain't I'm a dog. Well, I come in this morning about a half past three. My good gal said she wasn't even on me. I said, wait a minute, baby, let me help you pack. Cause when you leave, you know you can't come back. Oh, ain't I'm a dog. Yeah, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Well, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. I'm always stepping around. Chuck, chuck, chuck, chuck, kaboom. Well, I tell my that I'm gonna be good and do all the things that I could and should. A good looking woman starts walking my way. I tell myself there's another day. Oh, ain't I'm a dog. Yeah, ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Forget about the danger and think of the fun. Oh, ain't I'm a dog. Yeah, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Well, I ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Ain't I'm a dog. Always stepping around. Chuck, chuck, chuck, chuck, kaboom. Ain't I'm a dog. I'm always stepping around. Ain't I'm a dog. Do what I do when I do. That's why I do what I do when I do. That's why I do what I do when I do. That's why I do what I do when I do. That's why I do what I do. If you say you love me, that you're always thinking of me, then why can't you be true? When you know I'm thinking of you. Do what I do, what I do. That's why I do what I do when I do. That's why I do what I do when I do. That's why I do what I do when I do. That's why I do what I do. Other day, and you're barking up the wrong tree. Well, you're barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That's what she said to me. Well, I pleaded and I begged, nearly out of my mind. I said, baby, baby, baby, girls are hard to find. She says, sorry, daddy, I try to understand. I'm going with the cutest guy in the land, and you're barking up the wrong tree. Well, you're barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That's what she said to me. Now my heart was broken and the felt so blue. I said, baby, baby, baby, does it make me through? She says, sorry, daddy, but can't you take a hint? My guy's got money, more than a mint. And you're barking up the wrong tree. Well, you're barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That's what she said to me. Day that my baby, baby, baby had gone away. She took all his money and she left him flat. And let me tell you people, I'm so glad that I was barking up the wrong tree. Well, you're barking up the wrong tree. Yes, you're barking up the wrong tree. That's what she said to me. Die Wiege des Jazz lag in New Orleans, Louisiana. Die Wiege des Posaunisten Kid Ory 1886 in La Place, Louisiana. Seit 1910 war er New Orleans Bandleader und von King Oliver über Louis Armstrong spielten spätere Stars des Dixieland in seinen Formationen. 1925 ging er nach Chicago. Nach der großen Depression Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre machte er eine Pause von der Musik und legte erst wieder in den 40er Jahren los. Aus dieser Zeit stammt auch die ausgewählte Aufnahme Scott Joplins Marble Leaf Rag. Ab 1925 machte Ory auch Schallplattenaufnahmen. Unter anderem begleitet er Bessie Smith, der 1958 von der Rhythm and Blues Sängerin Laverne Baker eine Tributplatte gewidmet wurde. Aus der hatte ich ja schon mal was gespielt. Ich habe jetzt mal Preachin' the Blues ausgewählt. Buck Clayton an der Trompete, Herbie Green an der Posaune oder Paul Quinchett am Tenorsaxophon waren nun keine Oldie-Jazzer, sondern eher im Swing oder Bebop anzusiedeln. I loudly say, oh, me tell you, girls, if your man ain't treating you right, come on and preach them blues, sing them blues. They certainly sound good to me. Oh, preach them blues, Wilbur de Paris wurde 1900 in Indiana, also dem sogenannten Mittleren Westen der USA, geboren. Angefangen hatte er in einer Zirkusband, später spielte er mit Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, um mal nur die bekanntesten Namen zu nennen. Während Ori einer der Begründer der Jazz-Posaune war und einer der ersten, der diese typischen Glissandi, also diese gleitenden Töne, in die Musik brachten, klang Wilbur de Paris schon etwas moderner und mischte Swing mit Dixieland oder auch umgekehrt. Wir hören jetzt ein Standard-Begin, The Begin, aufgenommen in den späten 50er Jahren für das Atlantic Records Label. Thank you. der Sänger der nächsten Aufnahme. Ray McKinley war ursprünglich Drummer des Glenn Miller Orchesters. In den 50er Jahren wurde in Hollywood die Glenn Miller Story verfilmt mit James Stewart in der Hauptrolle. Ein großer Erfolg, und mit diesem Erfolg wurde das Interesse an Glenn Millers Musik erweckt oder wiedererweckt. Glenn Miller war ja 1944 ums Leben gekommen, konnte die Band also nicht mehr leiten. Das übernahm dann sein Schlagzeuger Ray McKinley und leitete das Glenn Miller Orchester von 1956 bis 1966. Und dieses Glenn Miller Orchester existierte ja über Jahrzehnte hinaus noch. Wir hören jetzt aber nicht Glenn Miller, sondern Ray McKinley als Sänger zusammen mit dem Gitarristen Johnny Gray, der genau wie Charlie Christian aus Oklahoma stammte und später in der Johnny Carson Show, einer bekannten Talkshow in der USA, zur Studioband gehörte. You Came a Long Way from St. Louis, 1947. Long way from St. Louis, you climbed the ladder of success. I've seen the town and country cars that were parked out in front of your fancy address. You came a long way from St. Louis, you broke a lot of hearts between. I've seen a gang of gloomy guys who were doing all right till you came on the scene. Came here from the Middle West and certainly impressed the population hereabouts. But baby, I've got news for you. I'm from Missouri too, so naturally I got my doubts. You got 'em dropping by the wayside, a feeling I ain't gonna know. You came a long way from St. Louis, but baby, you still got a long way to go. From the Middle West, and certainly impressed the population hereabouts. But baby, I've got news for you. I'm from Missouri too, so naturally I got my doubts. You've got 'em dropping by the wayside, a feeling I ain't gonna know. You came a long way from St. Louis, but baby, you've still got a long way to go. You haven't fooled me, you know. Still got a long way to go. Die frühen Beatles waren nicht nur Fans von Chuck Berry, Little Richard, Carl Perkins oder Buddy Holly und nahmen auf ihren frühen Platten Lieder von ihnen auf, sondern sie waren speziell auch Freunde des US-amerikanischen Girlgroup-Sounds der frühen 60er Jahre. Zwei Beispiele dafür, beide von der ersten LP Please Please Me 1963, Boys von den Shirelles aus dem Jahre 1960 und Shanes das Original von den Cookies 2 Jahre später aufgenommen. Das waren beides sehr erfolgreiche und bekannte Gruppen, aber die Beatles nahmen für ihre nächste LP sogar ein Lied von den Donays auf, eine Gruppe, die wohl nur 1 oder 2 Singles hervorbrachte. Bad Boy wurde dann natürlich für die Beatles umbenannt, Devil in a Heart. Nun aber zuerst Boys von den Shirelles und Shanes von den Cookies. Mama says when you lose my Möglicherweise ist Boy from New York City heutzutage bekannter in der 1981er Version der Manhattan Transfer. Den Top Ten Hit hatten aber die Adlibs 1965 damit, ein bisschen Doo-Wop, etwas Jimmy Reed und eine Prise Soul. Ende der 60er Jahre löste die Gruppe sich mangels Erfolg auf. Nach wie vor existieren die Spinners, ehemals Detroit Spinners, und das schon seit 1954. Allerdings hat im Jahre 2023 das letzte Originalmitglied, das übrigens auch das letzte lebende Originalmitglied ist, seinen Ruhestand erklärt. Wir hören aus dem Jahre 1976, Rubber Band Man. Leadsänger war damals Philip Wynn und der ist bereits 1984 verstorben. Your mind! just rhythm, grace, and debonair from one man? No. And then he had to know the click of his left toe, but through his knee, got the feeling in his head, y'all. Im Jahre 1976, kehren aber der USA und Soul dem Rücken, um uns Thin Lizzy aus Irland zu widmen. Angeblich gibt es diese Band auch noch, beziehungsweise Musiker, die unter diesen Namen firmieren. Aber Thin Lizzy ohne Sänger und Bassisten Phil Lynott kann nun einmal nicht mehr Thin Lizzy sein, unter anderem, weil die Band bereits zu seinen Lebzeiten noch aufgelöst wurde. The Boys are back in town, aber eben nicht mehr im 21. Jahrhundert. What you got? Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. I said, the boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. Spread the word around. Guess who's back in town? You spread the word around. Friday night they'll be dressed to kill down at Dino's Bar and Grill. The drink will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. Summer comes, now that the boys are here again. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, the boys are back in town, the boys are back in town. The boys are back in town, the boys are back in town. Spread the word around. The boys are back in town, the boys are back in town. Ein ganz kleines Beatles-Zitat konnte ich auch noch heraushören. She's leaving home. Aber jetzt zu Miles Davis. On the Corner aus dem Jahr 1972. Charakteristisch ist, dass Miles Davis, ja, der eigentlich Trompeter ist, die Trompete etwas vernachlässigt auf diesem Album und sich lieber am Keyboard austobt. Herbie Hancock ist auch dabei, Michael Henderson am Bass und John McLaughlin an der Gitarre. So, das Lied kann ich natürlich nicht ausspielen, das ist zu lang. Ich melde mich dann nochmal kurz vor Schluss. Thank you. Thank you. So, es tut mir leid. Leider ist die Sendung zu Ende und das Lied zu lang. Aber das Lied, glaube ich, das geht über 20 Minuten. Also ich hätte es so nicht ausspielen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Frank Matthias.